Fritz. Fritz und 20 Jahre Fritz. Live in der Columbia-Halle. Und im Radio. Entschuldigung, Anita Schröder sitzt auf dem Mikrofon. Leute, ich freue mich. Hier sind die Radiofritze am Nachmittag live schon von einem Studio vor der Columbia-Halle. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Erster Live-Act 18.30 Uhr, dann Mavi Phoenix, werden wir euch alles live übertragen. Ich wollte auch mal jetzt nicht immer hier so einpupen und im Übertragungswagen sitzen. Wir gehen mal raus. Ich versuche euch mal zu... Weil ich glaube, ich habe das Sido gesehen gerade. Der wollte doch... Oder? Oh, es ist kalt. Ja, es ist kalt in diesen Tagen. Nee, jetzt ist er wieder weg. Aber Sido ist gerade mit einem wahnsinnigen Sportwagen hier auf den Hof gerollt. Er hat ja heute schon Soundcheck gemacht und Sido wird auch heute für euch hier live spielen in der Columbia-Halle. Es gibt gleich noch Karten, also Gästelistenplätze, und wir werden euch alles natürlich live übertragen. Better Find Out hier auf Fritz am Freitagnachmittag.